Ich bin in der Hood wie BDP, renn 100 Meilen wie Rap, Brand und Easy E. Ich bin in der Hood wie BDP, renn 100 Meilen wie Rap, Brand und Easy E. Gib mir ne Can, ich bomb dein Dorf zu nem DDP. Ich bin Graffiti-Rap und ich sind wie Cheech und Weed. Ich bin Piskopat, guck, ich shoot euch Clones, an mich zu fronten ist dumm, wie Kippen rauchen auf dem Flugzeugsklo. Ich schau wie Klabberling euch pustlos tot, ich pust euch Shows, man urge, doch mein Blut ist rot, dein Blut ist nicht. Man guckt in deinen Adern, fließt Kacke, ich bin im Pott wie Al Pacino, du mit Fahrrad und Kappe. Ich komm mit Ding Dong und deine Kappe schreit, ihr könnt mir alle einbieten, wenn ihr nicht für Fenerbahce seid. Ich zieh die Corona, mach Coron Bleu, ich bin ein originaler Horndog, bei dir sagen die Eulen nö. Türsteher sagen nein, bei mir rennt sie heulend raus. Ruhrgebiet, Urge, stop, nennt mich den neuen Baus. Baus, Baus, Baus. Und